Aber die Sache ist noch wunderlicher. Die Elektron-Positron-Paare springen ständig aus dem virtuellen Ozean heraus und wieder in ihn zurück. Und dieses ständige Auftauchen und Abtauchen unbezifferbar vieler Elektron-Positron-Paare hinterlässt Energie in unserer realen, erfahrbaren Welt. Diese sogenannte Energie des leeren Raums, in Wirklichkeit vom Ozean virtueller Teilchen ausgehend, hat man Vakuumenergie genannt. Man spricht auch von Nullpunktenergie, weil diese Energie auch am absoluten Temperaturnullpunkt noch vorhanden ist, wo es keinerlei Wärmeenergie oder sonstige Energie mehr gibt. Energie gibt es also auch im völlig materiefreien Raum. So viel sogar, dass einer Berechnung zufolge ein Fingerhut voll Raum genügend Nullpunktenergie enthält, um alle Weltmeere verdampfen zu lassen. Ist das nicht wirklich seltsam? Zuerst dringt man immer weiter in die Materie ein und findet immer mehr Leere oder jedenfalls nichts, was unserer Vorstellung von Substanz entspricht, und plötzlich stellt man fest, dass der angeblich leere Raum selbst überhaupt nicht leer ist. Jahrzehntelang hat man gedacht, die Vakuumenergie sei eine sehr esoterische Sache und nur für Berechnungen im Bereich des Allerkleinsten von Bedeutung, nicht aber für unsere reale Welt. Dann aber haben Hal Puthoff und seine Mitarbeiter zeigen können, dass diese Energie wohl doch auch auf der Makroebene wirksam wird. So zeigten sie, dass gewöhnliche Materie in ihrem Grundzustand nicht statisch und inaktiv ist, sondern ständig mit der Nullpunktenergie interagiert. Diese Energie ist sogar notwendig für die Aufrechterhaltung der Struktur gewöhnlicher Atome. In Puthoffs Worten: Zieh den Stecker aus der Nullpunktenergie und alle atomaren Strukturen fallen in sich zusammen. Und das hieße natürlich, dass unsere gesamte Welt in sich zusammenfallen würde. Weiterhin zeigte Puthoff, dass die allen Körpern eigene Trägheit, die Tatsache, dass ein Kraftaufwand notwendig ist, um sie in Bewegung zu setzen, und dass sie sich dann weiter bewegen, bis eine andere Kraft sie anhält, eigentlich der Widerstand ist, den die Nullpunktenergie der Bewegung entgegensetzt. Puthoff sieht darin einen sehr grundlegenden Befund, der eine klare Beziehung zwischen der Nullpunktenergie und der gewöhnlichen Welt der Dinge herstellt. Puthoff und seine Kollegen haben die Existenz dieser Energie experimentell nachgewiesen und entwerfen jetzt sogar Apparate, die diese Energie aus dem Vakuum gewinnen sollen. Sie haben sogar Patente angemeldet, so überzeugt sind sie von der Durchführbarkeit des Projekts. Nach Puthoffs Privatmeinung ist die Nullpunktenergie der physikalische Ausdruck des allgegenwärtigen, alles durchdringenden Energieozeans, der alle Phänomene zusammenhält und trägt und in ihnen manifest wird. Er ist auch das, was Mensch und Kosmos verbindet und daher stets, außer in der wissenschaftlich geprägten Moderne, einen festen Platz im Bewusstsein der Menschen hatte. Dieser vorwissenschaftliche Begriff von kosmischer Energie, sagt Puthoff, tritt in vielen Traditionen unter vielen Namen auf, wie zum Beispiel Qi bzw. Qi im Daoismus, Prana im Yoga, Mana im Kahuna, Baraka im Sufi, Elan Vital bei Bergson und so weiter.